Gedanke. Vom Sitzen. Das Sitzen und das Sein eines Menschen sind einander ergänzende Zustände, die gut zusammengehen. Da hat der Mensch etwas auf sich genommen und sich hingesetzt. Dadurch verändert sich sein Habitus. Wir sind alle an unsere Körperhaltung angepasst. In ihr finden wir uns selbstständig. Es fügt sich das eigene Bild dank ihr und wir nehmen die eigene Vision wahr. Mit der Vision, die sich von sich aus ergeben hat, haben wir uns schon seit langer Zeit wieder und wieder identifiziert. Da hat sich etwas bei uns ergeben. Es hat sich gezeigt, dass es gut ist, sich zu sich selbst kongruent zu verhalten. An etwas anderes als die eigene Körperhaltung würden wir uns nicht anpassen. Da hat sie uns auch etwas bedeutet. Wir achten darauf, wo wir sind, weil wir uns hier aufhalten. Manche Orte sind gut für uns gewesen. Solche glückverheißenden Orte suchen wir erneut auf. Mit der richtigen Haltung gehen wir dorthin. Es gibt Orte, wo es toll ist, Purzelbäume zu schlagen. Doch uns interessieren auch die stillen Orte. Wer etwas auf sich hält, gibt sich mit etwas zufrieden, was ihn ausmacht.